Perspektive um 180 Grad, bleib innovativ, nur die Natur kann mich zerstören, sie da ich verheere, was ich bekrieg, siegt mein inneres Spiegelbild, über die Macht des äußeren Denkens, Gedanken rasen durch Spanien zwingen, geistiges Verrenken, verdräng nicht, was mich quält, sondern beginne es zu bekämpfen, bete zu Köpfen, die sich senken, wenn Tränen das Sein ertränken, schenk Feinden meine Liebe, denn ihr Hass ist leicht zerbrechlich, kämpfe bedacht, berechtigt, denn böse Geister schreien verächtlich, letztlich bleibt die Zelle das letzte Lebenszeichen von Erden, Dunkelheiten für ein Leben zum Tod, Seelen ins Verderben, die Sinnlosigkeit von Gottes Erben, erschafft eine Welt aus tausend Scherben, das Geheimnis vom Sterben lässt denken, überlebend in Särgen, erschwerend wirken Medikamente als der letzte Zufluchtsort, vernebeln Realitäten, treiben Gedanken bis hin zum Selbstmord, Worte führen zu Taten, Taten führen zu Defensive, erschaffe aus Hass Liebe und dreh erneut die Perspektive. Versuche ich dem Fegefeuer fern zu bleiben, die falschen Fassaden vor meinem verfehlten Leben einzureißen. Um Verwirrung zu filtern, verändere ich meine Sicht. Bevor ich entfernt von mir auf mich legte, verkannte ich meine Pflicht. Ich war gebannt, erkannte nicht, ich fand als Zahnrad Verwendung von Scharlatanen eingesetzt. In das Uhrwerk der Macht, ich drehte mich. Geschmiert vom Fett der Verblendung, lebte ein manipuliertes Leben, doch nun bin ich erwacht. Jetzt stehe ich hier und erkenne die vielen Zusammenhänge, merke, wie ich mich fliehend in verschiedenen Zielen verrenne. Sollte ich einen auf blind machen, mich meinem Schicksal ergeben oder nach einem Platz in der vorprogrammierten Geschichte streben? Ich erreiche nichts in meinem Leben, trinke mich völlig dicht. Alles ein einziger Zeitvertreib bis zum jüngsten Gericht. Ich suche fallend nach dem Ausweg, doch ich finde ihn einfach nicht. Die letzte Frage, die sich mir noch stellt, ist Klinge oder Gift. Das System hängt in der Luft an seidenen Fäden, über unser Köpfen. Unser Leben, wir formen die Welt. Zwischen unseren Schläfen, die sündigen Propheten auf der Welt mit Gottes Segen. Das System hängt in der Luft an seidenen Fäden. Über unseren Köpfen bedroht es unser Leben. Wir formen die Welt. Zwischen unseren Schläfen, unaufhaltbar durch den Regen auf blutigen Wegen. Ich bin allein auf der Welt, gegen mich, gegen die Zeit. Bin das Reden leid, wenn meine Seele schreit. Ich vergieße keine Träne, kein Schweiß kommt aus meinen Poren. Mein Herz ist erfroren, ich habe Dreck in der Vene. Ich sehe täglich Schmutz und mache ihn zu Gold. Eure Regeln sind wie eine Weite, die über mich rollt. Ich wurde jung, alt, ihr könnt mich alle hassen, bis ihr umfallt. Ich werd nie zu euch passen. Gesellschaft bringt mich zum Ausrasten. Eure Mode-Rebellion bringt mich nur zum Lachen. Überall Pupillen, ich kann hier niemals chillen. Ich mach, was ich muss, gegen euren Willen. Ich öffne deine Augen, denn gebückt kannst du nicht laufen. Die Macht zeigt dir, was du willst, ich zeig dir, was wir brauchen. Wir sind alleine, oder? Wer bitte will uns retten? Du wartest auf dein Gott, wir sprengen selbst die Ketten. Das System hängt in der Luft an seidenen Fäden. Über unseren Köpfen bedroht es unser Leben. Wir formen die Welt zwischen unseren Schläfen. Die sündigen Propheten auf der Welt mit Gottes Segen. Das System hängt in der Luft an seidenen Fäden. Über unseren Köpfen bedroht es unser Leben. Wir formen die Welt zwischen unseren Schläfen. Unaufhaltbar durch den Regen auf blutigen Wegen. Ich ändere meine Ansicht, um's von unten her zu sehen und stelle mit Erschrecken fest, es ist nicht schwer unterzugehen. Im Teufelskreis der Blasphemie sind Schmerzen unerträglich laut. Bin geblendet durch mich selbst, die Welt ist finster und ergraut. Mein Geist lebt in Gefangenschaft, mein Kopf ist eine Zelle. Ich versuche vor mir selbst zu fliehen, doch trete auf der Stelle. Kann nichts mehr sagen, im Dunkel lauern tausend Fragen. Ich kann es nicht mehr ertragen und muss den Spiegel zerschlagen. Im Angesicht des Teufels schwimmt ein Tiegel von Sorgen. Bleibt für uns immer nur die Hoffnung auf ein besseres Übermorgen. Ich bin nichts mehr wert, weil ich täglich übel zu morden. Bin ich im Wechsel der Gezeiten des Lebens müde geworden. Stell mich eine Stufe höher, sie ist wackelig, doch sie trägt mich. Schmerzen im Herzen, sie sind ehrlich, doch unerträglich. Worte führen zu Taten, Taten sind die Essenz der Dinge. Steck den Kopf durch die Schläge und ändere deine Sicht der Dinge. Das System hängt in der Luft an seidenen Fäden. Über unseren Köpfen bedroht es unser Leben. Wir formen die Welt zwischen unseren Schläfen. Die Sünde